Kundgabennummer 224 vom 12.12.1937. Fortsetzung zur Nummer 223. Gottes Mittel zum Erkennen. In einer jeden Kundgabe ist dir vom himmlischen Vater die Antwort gegeben auf dein Flehen. Des Vaters Liebe bedenket ein jedes seiner Kinder nach seinem Ermessen. Dir das ewige Leben zu erringen, ist das schönste und wertvollste Ziel, das du dir setzest im Erdenleben. Von seiner Gnade erleuchtet, kann dir keine Dunkelheit den Weg nach oben beschatten. In hellem Licht führt dich der Herr hinweg über alle Hindernisse zu sich empor. In rastloser Arbeit wird dir das Leben einteilen und du wirst eintauschen das irdische Leben gegen das Leben im Jenseits. So leihe uns auch heute dein Ohr auf das dir Zugehen des Heilands Worte. Achtlos begegnen oft die Menschen der Stunde, die entscheidend sein kann auf ihr ganzes Wirken in der Erdenzeit. Wohl sind den Menschen oft Gelegenheiten gegeben im Leben, wo sie den breiten Weg zu verlassen gemahnt werden, um auf schmalem, mühevollem Weg zur Höhe zu gelangen. Doch sie schenken der inneren Stimme wenig Gehör, bis ihnen immer ernstere Hinweise auf die Ewigkeit gegeben werden. Wer diese nur nicht ungenützt vorübergehen ließe, ihm selbst zum Segen. Es ist des Vaters Wille, dass die Erdenkinder gemahnt werden, fort und fort. In nimmermüder Geduld will der Herr Hilfe bringen allen Armen, die in Verblendung durch das Leben gehen. Wo der Vater um seine Kinder so in seiner Liebe besorgt ist, ist es für euch doch so leicht zu hören auf die Mahnrufe, die er ertönen lässt. Für seine Kinder auf Erden ist sein Erbarmen unausgesetzt bedacht und greift er zu den seltsamsten Mitteln, ihnen Kenntnis zu geben von seinem Willen. O, höre doch die Stimme, die nur Liebe birgt für euch, seine Geschöpfe. Folget ihr willig. Unterbrechung.